Was sitzt denn da in der Ecke? Es ist doch was Grünes. Es wird bald hell, es wird bald hell.